in the door, one foot in the grave. One stepped on the floor, two stepped out the way. Two glares up at one, what you wanna say? One stares back at two, two is unafraid. Two steps up the stair, two steps out the way. One smiles back at two, now this shit's a race. Now they're skipping steps, reps just get replaced. One, two, one, one trip, something's in the way. Tap dance, syncope, woo. Syncope, simulate, demonstrate, tend to intimidate, wink. Tap dance. Innovate, indicate, strategize, then you can syndicate. One is ashamed, crushed, ready to run back. Two looks to one, like, listen for once. That fall ain't your fault, dawg, that was just one step. Always a tall wall, ladders and small steps. That's where you got me, leap, shuffle, ball, step. We gon' play leap, frog, paradiddle, rap. Paradiddle, rap, single, double, step. One, two, one, two, one, two. Willkommen zum Sunday Service. Gerade eben hörten wir Octave Minds mit ihrem Tap Dance. Octave Minds sind zwei alte Bekannte. Zum einen ist das Boys Noise, die man ja kennt aus der Elektronikszene mit immer eigentlich fetten Beats am Start. Und der zweite im Bunde, das ist Chili Gonzales, der Mann an den Tasten. Und die beiden passen hier auf jeden Fall ganz gut zusammen bei ihrem Debütalbum, einfach nur Octave Minds betitelt. Ganz spannendes Projekt, wie ich finde. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Haley heißt sie, Haley Boner, einer Singer-Songwriterin aus den USA. Vampire sind mit dabei, mit feinsten Indie-Pop. Da gibt es ein Live-Album von 16 Horsepower. Es gibt was Neues von Weezer, von Foxygen, We Were Promised Jetpack sind mit dabei. Und hier kommt Erland and the Carnival. Thank you. Der Track Is It Long Till It's Over von Erlend and the Carnival, die Band um Erlend Cooper mit ihrem neuesten Album Closing Time, erschien beim kleinen englischen Indie-Label Fulltime Hobby, welches vor genau 4 Jahren anfing, Musik rauszubringen. Und 10 Jahre sind jetzt um und da kann man ruhig mal die Tassen hochheben und die Bierflaschen öffnen, eine Jubiläumscompilation veröffentlicht. In diesem Fall geschehen mit einer Doppel-CD, die da heißt What the Hell Are You Doing? 10 Jahre Fulltime Hobby. Label, was nicht wirklich im Vordergrund steht, aber immer seit 10 Jahren richtig gute Platten veröffentlicht mit Bands wie, gerade gehört, Erlend the Carnival, Timber Tombo sind dabei, School of Seven Bells, Fujii and Miyagi, The Hold Steady und zum Beispiel auch der nächste Künstler hier, Malcolm Middleton. Sein Track heißt We're All Going to Die. We're all gonna die. If there's nothing, we'll all have to face this alone. There's a when, not an if, inside everybody. More thoughts like these can make you feel so alone. You're gonna die, you're gonna die, you're gonna die alone. You're gonna die, you're gonna die, you're gonna die alone. All alone. If I don't become famous posthumously, maybe my story's not good. If I take one possession, it'll have to be my duty. When oblivion comes calling, I'll be so cold. You're gonna die, you're gonna die, you're gonna die alone. You're gonna die, you're gonna die, you're gonna die alone. All alone. Sleep at night and there's no one to hold you. Remember I'm going through the same. You've got to laugh into the dark. We're all one in a million. We're alive, we exist and we took part in the game. We're gonna die, we're gonna die, we're gonna die alone. We're gonna die, we're gonna die, we're gonna die alone. We're gonna die, we're gonna die, we're gonna die alone. Hobby, also ein Zuhause für viele Künstler aus England, wie gerade eben gehört, Malcolm Middleton mit seinem Track We're All Going To Die, gegründet vor 10 Jahren von einem Nigel Adams, hat sich wahrscheinlich gefragt, was mache ich hier eigentlich, what the hell are you doing? Und 10 Jahre independent sein, 10 Jahre gute Musik rausbringen, dafür großen Respekt hier vom Sunday Service. Nicht nur englische Bands sind dort drauf vertreten auf diesem Label, sondern auch amerikanische, die dann teilweise auch lizenziert werden. Ganz großes Kino gab es damals mit White Denim. Hier kommen sie mit Let's Talk About It. We'll be right back. White Denim mit ihrem Track Let's Talk About It. Einer oder eine von vielen, vielen Bands von dieser Compilation What the Hell Are You Doing? Zwei CDs und locker mal hier 25 Tracks auf dem oder vom Fulltime Hobby Plattenlabel aus England. Ein bisschen schade, dass die Tracks alle schon bekannt sind und veröffentlicht wurden. Ich hätte mir dann vielleicht auch mal ein paar Demos gewünscht, B-Seiten oder unreleased, was auch immer, Tracks. Das wäre vielleicht auch mal für ja, zukünftige Ausblicke ganz nett gewesen, aber auch so eigentlich eine runde Geschichte. Und ich drücke mal die Daumen, dass Fulltime Hobby auch nochmal 10 Jahre weiter independent durchhält. David Thoyer ist ein Filmregisseur, der in Kolumbien war und dort einen Dokumentarfilm gedreht über den Bogota-Fluss. Und da geht es vor allen Dingen um die Industrialisierung und die Effekte, die daraufhin sozusagen eingetroffen sind und das Missmanagement dort zulande. Und da gibt es auch jetzt eine Band zu, die nennt sich Little Tornadoes. Das ist halt David Thoyer, der Dokumenteur, der Filmmacher, zusammen mit Letitia Seddi. Die kennt ihr alle von Stereolab und von ihrem Soloalbum. Das Ganze nennt sich Little Tornadoes und jetzt ist ihr Album We Are Divine erschienen. Und von diesem Manifest hören wir eigentlich das Titelstück Manifest. Nous voulons être inspirés, contempler la beauté, donner le meilleur de nous-mêmes et jouir de la vie pleinement. Mais nous sommes gouvernés par un système économique qui nous exploite et nous empêche d'y arriver. Il se nourrit de notre esprit de compétition, de notre égoïsme, de notre égocentrisme. À cause de ce système, la planète est en train d'être polluée, comme si elle n'était qu'une marchandise appartenant à une élite bien gardée. Les ressources publiques sont privatisées au bénéfice d'une minorité, et ce, en dépit du bien commun. On a implanté dans les esprits l'illusion que le succès consiste à accumuler des biens matériels plutôt qu'à atteindre une connaissance plus profonde de soi. Dans cette économie régie par l'appât du gain, nous nous sentons isolés, effrayés, envieux et méfiants envers les autres. Où est passé notre sens des responsabilités? Avec la nature, la vraie révolution est la révolution de soi. Il s'agit de prendre ses responsabilités pour ce que l'on est en tant qu'individu, pour ce que l'on fait et ce que l'on dit. Il s'agit également d'harmoniser notre vision pour construire ensemble la meilleure société possible pour une majorité de personnes. Donner le meilleur de nous-mêmes n'est pas une compétition pour vaincre l'autre. Je reconnais la nécessité de l'harmonie entre les êtres et de traiter l'autre comme je voudrais être traité. Afin d'avoir une bonne qualité de vie, nous avons besoin d'une société qui elle-même privilégie la vie. Et encourage la coopération entre les gens. Notre système économique et financier devrait être fondé sur la compréhension que ce sont les cultures, les idées, le travail, la santé et le territoire qui sont les vraies richesses et non pas l'argent. Le pillage des ressources, l'exploitation des peuples et la violence militariste profitent seulement à une minorité corrompue. Le capitalisme sauvage est-il réellement dans notre intérêt? Nous aspirons à construire un mouvement populaire pour remanier et démocratiser réellement notre système financier. Comprendre la vie et l'apprécier pleinement et les droits de tous. Manifest, Letitia Seddi, hier fast schon im Spoken Word Modus und das Ganze dann vertont mit so ein bisschen 60s Appeal. Das waren Little Tornadoes gegen die Industrialisierung des Bogota-Flusses in Kolumbien. Projekt von Letitia Sedji mit David Thoyer und musikalisch spannend gemacht und textlich auch auf jeden Fall, obwohl es gerade französisch war, hat man doch ein bisschen was verstehen können. Interessant umgesetzt. Wo wir gerade bei ein bisschen 60s Pop sind, das machen auch die Alalas, die kommen aus Kalifornien. Genau, aus Los Angeles, haben gerade mit Worship the Sun eine spannende neue Platte veröffentlicht. Hier kommt ihr sehr kurzer Track, 501-415, genau. Das war ein Track von den Alalas, spannende, nette Band aus Kalifornien, der Track vom neuesten Album Worship the Sun. Aus dem Schweizer Örtchen Neuchâtel kommt Olivia Pedroli, die veröffentlicht diese Woche ihr viertes Album, A Thin Line, betitelt, aufgenommen in Reykjavik, also in Island, wo auch schon Leute im Studio waren wie Björk, Coco Rosie, Bonnie Prince Billy, Feist und viele andere Namen. Dass das nicht mal unbedingt was heißen muss, hört man auf diesem neuesten Album von ihr, weil richtig spannend ist es ehrlich gesagt nicht. Hier kommt Olivia Pedroli mit ihrem Track This Is Where It Starts. She dances and plays all alone to feed her trust and become what she seemed to forget. She paces and takes all her time to clear the dust from what she only seemed to reject. This is where it starts. Where the beast takes over new emotion. This is where it starts. Where the least move brings a new reaction. This is where it starts. Where the beast longs for a new direction. This is where she starts to see and meet her other part. She starts to see in me her other power. And soon she stands up and waits for the spark to feed the beast and begin rodeo and begin rodeo and another rodeo, yes, another rodeo and one more time rodeo until she starts. This is where she starts to let a beast take over new emotion. This is where she starts. She starts to see and meet her other part. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der Clap Track 4 von einem gewissen Dorian Concept. Noch nie gehört vorher, aber der kommt aus Österreich und heißt eigentlich bürgerlich Oliver Thomas Johnson. Macht schon seit vielen Jahren Musik, hat als Kind angefangen irgendwie Klavier zu lernen und das hört man auch hier auf seinem neues Album Joint Ends. Eigentlich kommt er ja aus dem Club-Kontext, hat jahrelang irgendwie in dem Bereich eher Tanzflächen gefüllt, dann auch unterwegs gewesen mit Flying Lotus als Keyboarder, mit dem Cinematic Orchestra zusammen eine Kollaboration gemacht und jetzt hier eine Platte vorgelegt, die wirklich eher Chili Gonzales gerecht werden würde, anstatt irgendwelchen Club-Nächten. Schöne Platte hier, Joint Ends und hier noch ein weiterer Track von Dorian Concept, der heißt The Few. Das war Dorian Concept mit seinem Track The Few. Spannende Platte hier, Joint Ends heißt das neueste Werk von ihm. Erschien auf Ninja Tune, wo ja viele unterschiedliche Sachen erscheinen, die eigentlich immer alle relativ gut sind und auf jeden Fall immer hörenswert. Bear in Heaven sind eine Band aus Brooklyn, New York, gegründet 2003 von einem gewissen John Philpott. Die haben mal eine Zeit lang ziemlich tolle, ziemlich klasse Musik gemacht und spannende Platten veröffentlicht, die zur Besten gehörten, was Indie-Musik damals rausgebracht hat oder in diesem Bereich rausgebracht wurde. Sehr rhythmisch, sehr, ja, ich würde nicht sagen Richtung Animal Collective, aber schon so in die Richtung, nur halt noch sehr, sehr viel Pop-affiner. Dann gab es einige Streitigkeiten innerhalb der Band, einige Leute stiegen aus und das neueste Album, vor kurzem erschienen, Time is Over, One Day Old betitelt, ist dann eher 5 Schritte zurück, hat sehr viel Keyboard-Sounds dabei, die mir persönlich nicht so wirklich gefallen. Trotzdem nochmal ein Check von dieser Band. Hier kommt ihr Track Demon. Mit ihrem Sinti-Gewitter zwischendrin klingt sie fast manchmal wie Jean-Michel Jarre zu seinen besten Zeiten. Beer in Heaven hörten wir mit ihrem Track Demon, der ist erschienen auf ihrem neuesten Album Time is Over, One Day Old. Ja, und als nächstes ein Herr aus Glasgow, der heißt Christopher Duncan, C. Duncan nennt er sich, wenn er Musik macht, hat noch keine Platte veröffentlicht, aber wird Ende des Jahres auf Fat Cat Records sein Debütalbum veröffentlichen. Daraus hier schon mal etwas Vorschusslorbeere mit dem Track 4. Das war 4, ein Track von C. Duncan und auf das Debütalbum von ihm, welches, wie gesagt, demnächst hoffentlich erscheint, darf man schon mal etwas gespannt sein, wenn die Qualität so hoch ist wie der eben gehörte Track. Sicherlich ganz, ganz großes Kino. Großes Kino gibt es auch bei The Drums. Die Band um Jonathan Pierce aus Brooklyn, New York, hat vor kurzem mit Encyclopedia ihr drittes Album veröffentlicht. Und das ist wirklich ziemlich großartig. Eine der besten Popplatten der letzten Jahre für mich. Mit viel Melodie- und Rhythmuswechseln, die perfekt sind. Die Gitarren Jahren schrammeln, wie zu besten Sarah Records Zeiten, als Bands wie Fieldmaster oder auch The Wake den Pop neu definierten. Und ein Hit reiht sich hier an den nächsten. Hier kommen The Drums mit I Can't Pretend. I Can't Pretend, das waren The Drums, mir zu der Band of New York, auch auf der Homepage vom Sunday Service unter sundayservice.de. Und hier kommen Bass Drum of Death. Titel könnt ihr euch fast erraten. Better Days, das war ein Bass Drum of Death, die eigentlich ansonsten ein bisschen rauer klingen, aber hier mit einer Akustiknummer von ihrem neuesten Album Rip This. Die nächste Band, Ritual Howls, sind ein Trio aus Detroit, haben gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Turkish Leather und klingen darauf wie so eine ja, Gothic-Version der Neuzeit. Hier kommt ihr Track Final Service.